Zum 5. Todestag des Genossen Kim Jong-il fand den jüngst in der Demokratischen Republik Kongo, Italien und Nepal die Seminare über seine Verdienste und die Bücher- und Fotoausstellung statt. An der Stirnseite der Veranstaltungshallen waren die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. Zur Schau gestellt waren die Fotos von dem revolutionären Leben von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihren Verdiensten, die Bücher und Fotos von den Soldaten der koreanischen Volksarmee und dem Volk im Kampf dafür, die große Blütezeit des Aufbaus eines mächtigen sozialistischen Staates unter der Leitung des Genossen Kim Jong-un einzuleiten. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten der Parteien und Gesellschaften, wie der Kommunistischen Partei der Demokratischen Republik Kongo, der Arbeitergesellschaft der Demokratischen Republik Kongo, der Kommunistischen Partei Italiens, des italienischen Soziologie-Studentenkomitees, der Kommunistischen Partei Nepals, Marxismus-Leninismus und des nepalesischen Journalistenvereins und die Massenteil. Auf der Veranstaltung in der Demokratischen Republik Kongo wurde ein Telegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.